Elftens. Die römische Latrine im Parkhaus. Rottenburg am Neckar. Verschwunden Mitte des 3. Jahrhunderts. Was würden Archäologinnen und Archäologen finden, wenn sie in 2000 Jahren unsere öffentlichen Toiletten ausgraben würden? Vermutlich wären die transportablen Chemietoiletten, die man von Veranstaltungen und Baustellen kennt, zu einem Haufen Mikroplastik zerfallen, der den Boden seltsam verfärbt. Würde man sich vorstellen können, woher es stammt? Würde man Bilder kennen von diesen Plastikkammern, die in einer Reihe stehen? Wüsste man, wie sie stinken und von einem gigantischen Sauger gereinigt werden? Vermutlich nicht, es sei denn, Aufzeichnungen darüber bleiben erhalten. Aber in welchen Schriften sind Chemieklos verewigt? Was bleibt von den Toiletten auf Autobahnrastanlagen? Würde man die Münzautomaten davor finden und sie als Mechanismus interpretieren, der den Zutritt beschränkt? Wer es sich leisten konnte, benutzte solche Toiletten, finanzschwache Menschen jedoch nicht. Wird man die Wertbons finden, die Seifenspender, die Händeblastrockner, Handtücher, die Urinale, Urinrinnen? Was bleibt? Was würde man daraus schließen? Von römischen öffentlichen Toiletten ist recht viel geblieben. Als man im November 1986 in Rottenburg, rund 50 Kilometer südlich von Stuttgart, mit dem Bau eines Parkhauses begann, stieß man in der ausgehobenen Grube auf die Reste einer ziemlich pompösen öffentlichen Latrine aus römischer Zeit. Man kann sie heute noch sehen, denn das Parkhaus wurde zwar gebaut, den Keller aber hat man in ein Museum verwandelt, in dem eben diese Ruinen aus Sandstein ausgestellt sind. 11 sehr ausgetretene Treppenstufen steigt man hinunter. Dann steht man auf dem Fußboden, der aus großen rechteckigen Steinen zusammengesetzt ist. Vor einem liegt das, was mal ein langgestreckter Saal gewesen sein muss, knapp 3 Meter hoch. Auf einer Länge von 32 Metern hat man ihn ausgegraben, aber nicht sein Ende erreicht. In der Mitte stehen 3 Säulen in regelmäßigem Abstand. Rechter Hand sind einige Räume abgetrennt. Linker Hand verläuft ein Kanal entlang einer Mauer. Sein Boden liegt knapp 1 Meter unter dem Fußbodenniveau. Einen halben Meter vor dem Kanal kann man im Fußboden die Reste einer Rinne sehen, die parallel zu ihm im Fußboden verlief. Was man nicht mehr sieht, sind die hölzernen Sitze, die über dem Kanal installiert gewesen sind. Je nach Schätzung hätten 35 bis 54 Menschen auf dieser Fläche nebeneinander sitzen können. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie eine Reihe von Plumpsklos, nur eben ohne Tür und Trennwände, aber mit wesentlich mehr Pomp. Die Säulen waren ursprünglich farbig und auch die nördlichen und südlichen Wände waren mit Girlanden und Blumenmustern in vielen verschiedenen Farben verziert. Es ist sozusagen die Luxusvariante der öffentlichen Toilette, damals im alten Rom. Auf römische Ruinen zu stoßen ist in Rottenburg nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil. Bei fast jeder Baumaßnahme kommen neue Funde zutage. Das heutige Rottenburg ist auf den Resten der antiken Stadt gebaut, die damals Sumelokena hieß. Sie wurde wahrscheinlich zeitgleich mit dem Alb Limes gegründet in der Regierungszeit des Trajan, um 105 oder 115 nach Christus. Im späten 2. und frühen 3. Jahrhundert bekam Sumelokena ein Upgrade. Überall in der Stadt wurde gewerkelt. Man vermutet sogar, dass manche Gebäude abgebrannt worden waren, um größere, schönere, prächtigere zu errichten. In dieser Zeit entstand nicht nur die Latrine, sondern die Stadt erhielt auch fließendes Wasser und ein funktionierendes Abwassersystem. In der Hauptstadt Rom war beides längst Standard. Kaiser Augustus hatte sich an dem Schmutz und Gestank der Stadt gestört und an Theatern und Gymnasien öffentliche Toiletten errichten lassen. Anfangs waren es einfach Zweckbauten ohne viel Schmuck. Hölzerne Klosettbänke über Kanälen, die regelmäßig mit Wasser gespült wurden. Manchmal sogar nur Amphoren mit abgeschlagenem Hals, die als Urinale dienten. Ab der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts entstanden auch wassergespülte Toiletten mit edler Ausstattung, die weit über das praktisch Notwendige hinausging. Auf ihnen konnten mehrere Menschen nebeneinander sitzen. Sie lagen meist in der Nähe der Thermen oder dort, wo sich das politische Leben abspielte. Allerdings sind solche Bauten in römischen Provinzen wie Germania Superior eher eine Seltenheit, denn sie setzen eben fließendes Wasser und eine funktionierende Kanalisation voraus, was es dort kaum gab. Sumelokenas neue Frischwasserleitung war über 7 Kilometer lang, von den Quellen des Rommelstals bei Obernau bis in die Stadt hinein. Teile der Kanalisation kann man im kleinen Museum unter dem Parkhaus sogar noch erkennen. Der Kanal, der unter den Toiletten verläuft, mündete nämlich in einen zweiten größeren und tiefer liegenden, der zu römischen Zeiten unter der Straße verlief. Er war 2,40 Meter tief, gemauert, verputzt und abgedichtet und brachte das Schmutzwasser in den Neckar. Wassertechnik war eines der Hauptkulturgüter, die Rom in der Welt verbreitete. Mit ihr verbesserten sich die hygienischen Verhältnisse in den Städten. Allerdings waren solche Bauwerke sehr kostspielig. Sumelokena muss eine wirtschaftlich erfolgreiche Siedlung gewesen sein, sonst hätte man kaum die finanziellen Mittel für diese Erneuerung aufbringen können. Außerdem muss es auch eine besondere Bedeutung, mindestens für die Region, wenn nicht sogar für das römische Imperium gehabt haben, sonst hätte man sich nicht die Mühe gemacht, den Aquädukt und die Kanalisation zu errichten. Aber warum es diese Bedeutung hatte, das wissen wir nicht genau. Was wir aus alten Aufzeichnungen erfahren, ist, dass Sumelokena im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Domitian ein kaiserlicher Verwaltungsbezirk wurde. Regionen erhielten diesen Status, wenn sie gute Böden für Landwirtschaft hatten, dort wichtige Rohstoffe vorkamen oder sie aus anderen Gründen dem Kaiser wertvoll erschienen. Die Gebiete wurden dann von kaiserlichen Beamten direkt verwaltet. Bei Sumelokena ist unklar, welcher Bodenschatz den Römern wichtig gewesen sein könnte. Vielleicht wollten sie auch nur den fruchtbaren Boden nutzen, um Nahrung für ihre Soldaten und Söldner anbauen zu lassen und den Nachschub für die Truppen zu sichern. Kaiserliche Beamte muss man sich in etwa so vorstellen wie bei uns. Wenn sie versetzt wurden, mussten sie umziehen. Und natürlich war so eine Versetzung einfacher, wenn sich die Lebensstandards in den verschiedenen Städten ähnelten. Vermutlich erneuerte man Sumelokena, um Beamte oder Soldaten einfacher aus anderen Städten des Reichs an den Neckar versetzen zu können. Die Latrine war Teil dieser Maßnahmen. Solch eine Latrine, wie man sie in Rottenburg gefunden hat, kennt man aus anderen Regionen als Teil einer Thermenanlage. Das Konzept ist einfach. In eine Therme muss viel Wasser hinein und es kommt viel Wasser wieder heraus. Genau dort baut man eine Toilettenanlage. Man glaubt, dass auch die Latrine in Rottenburg Teil einer solchen kombinierten Anlage war. Nur hat man die Therme selbst noch nicht gefunden. Die Latrine unterschied sich von jenen in Rom vor allem in Details, etwa durch die Qualität der Säulen. In Rom hatte man Marmor benutzt, in der Provinz Germania Superior war es Sandstein. Zwar ist die Latrine in Sumelokena, was die Architektur angeht, römisch, aber niemand weiß, wie die Toilettenrituale der ansässigen nichtrömischen Bevölkerung aussahen und ob diese hier vielleicht integriert worden sind. Bei der Freilegung der Fundamente hat man festgestellt, dass innerhalb der WC-Anlage nachträglich ein Raum abgetrennt wurde. Ob für Frauen, Einheimische oder aus anderen Gründen, ist vollkommen unklar. Vielleicht waren dort auch einfach nur die Putzutensilien untergebracht. Die Latrinenanlage war theoretisch für jeden von der Straße aus zugänglich. Allerdings schließ die Forschung einige Menschen aus. Weibliche zum Beispiel. Nur wenige Frauen nahmen überhaupt am öffentlichen Leben teil. Andere Menschen nahmen es zwar teil, kümmerten sich aber nie selbst um ihre Körperausscheidungen. Angehörige der Oberschicht hatten Sklaven, die ihre Nacht- und Tagtöpfe leerten. Deshalb geht man davon aus, dass Männer der mittleren Oberschicht in der Latrine zusammenhockten. Es ist eine sehr befremdliche Vorstellung, dass bei Hochbetrieb 40 Männer mit hochgezogenem Gewand, das im alten Rom je nach Anlass aus unterschiedlich vielen Lagen Stoff bestand, oder auch mit runtergelassenen Hosen nebeneinander saßen und sich ihrem Stuhlgang widmeten. Hatten die Römer kein Schamgefühl? Doch, sehr sicher sogar. Sie verachteten die Griechen, die nackt Diskus werfen oder einen anderen Sport trieben. Wenn ein Senator zu viel Wade zeigte, war das ebenso unangemessen, wie wenn einem Redner im Eifer der Argumentation das Gewand verrutschte. Wie also kam es dazu, dass man sich zusammen aufs Klo setzte? Dazu muss man drei Dinge wissen. Erstens hatten die Römer eine andere Vorstellung von Privatheit und Öffentlichkeit als wir heute. Für uns sind private Räume intime Räume, Aber für die Menschen im alten Rom standen Intimität und Öffentlichkeit in keinem Widerspruch zueinander. Vielmehr unterschieden sich Privatheit und Öffentlichkeit darin, wie viele Menschen das eigene Verhalten beobachten konnten. Weil Öffentlichkeit bedeutete, dass viele Menschen anwesend waren, war sie eben auch der Ort, in dem der eigene Status zur Schau gestellt, bestätigt und erneuert wurde. Die prächtigen Latrinen hatten darin ihre ganz eigene Funktion. Zweitens begann im 1. Jahrhundert nach Christus in Rom eine Art Gesundheitstrend. Man wusste schon lange, dass Menschen überall dort fitter waren, wo die hygienischen Bedingungen besser waren. Gesundheitliche Körperpflege wurde zu einem sozialen Unterscheidungsmerkmal. Dabei ging es nicht nur um Reinlichkeit, wie sie die Bäderanlagen widerspiegeln, sondern eben auch um Körperbeherrschung und Ertüchtigung. Körperpflege und Charakterbildung gingen Hand in Hand. Galenus von Pergamon, der 129 bis 216 nach Christus lebte und der Leibarzt verschiedener Kaiser war, empfahl durch Sport, Schwitzen in der Therme und regelmäßigen Stuhlgang den Körper zu entgiften, zu reinigen und zu regenerieren. Therme, Gymnasium, wie man die Fitnessstudios im alten Rom nannte, und die öffentliche Toilette wurden in den gehobenen Schichten damit zum Zeichen eines gesunden Lebens. Kultiviertes Fäkalverhalten war nicht schambehaftet, sondern im Gegenteil sehr würdevoll, weil es bewies, dass man einem standesgemäßen Lebenswandel folgte. Ab dem 2. Jahrhundert wurden im gesamten Römischen Reich Thermen und Sportstätten aufgebaut. Die Gemeinschaftslatrine war damit die konsequente Fortsetzung dieses Trends, der den Körper in den Fokus des gesellschaftlichen Lebens stellte. Gleichzeitig war sie auch ein Ort des sozialen und gesellschaftlichen Austauschs, aber unter dem Vorwand persönlicher Bedürfnisse. Man weiß, dass sich auf den Latrinen Geschäftsleute zu Verhandlungen trafen und Vereine, um Sitzungen im wahrsten Sinne des Wortes abzuhalten. In Ephesos waren einzelne Toilettensitze sogar für bestimmte Berufsgruppen reserviert. Als optimaler Standort für die Latrinen galt der Bereich, der zwischen den Thermen und dem Forum als zentralem Platz politischen Lebens lag. So konnten Latrinen ein fester Ordnungspunkt im Tagesablauf der Senatoren, Kaufleute, Advokaten, Richter, Bankleute und anderer werden. Allesamt Männer. Es gab zwar Frauen, die eigene Gewerbe hatten oder mit Immobilien spekulierten, allerdings gab es in deren Häusern und Läden eigene Toiletten. Auch in Sumelokena werden es diese politischen und wirtschaftlichen Akteure gewesen sein, die die Latrine nutzten. Deren Ausstattung mit Säulen und Wandmalereien entspricht dem innenarchitektonischen Umfeld, in dem sich diese Menschen bewegten. Drittens zeigte man in den Latrinen sehr wenig von seinem Körper. Die Toga oder Tunika musste man nur beim Hinsetzen hinten anheben, aber vorne ließ man sie auf den Boden fallen. Selbst wer Hosen trug, hatte keine Probleme, denn es war sehr düster in der Latrine. Nur beim Reinigen wurde es etwas kompliziert. Dabei reinigte man sich den Hintern nicht mit Papier, das man Kakatakata nannte. Papyrus war rar und teuer. In einigen Fällen nutzte man Blätter, Tonscherben oder Muscheln, aber die verbreitetste Variante bestand aus einem Schwamm, der an einem Stock befestigt war. Um ihn zu benutzen, musste man das Gewand vorne etwas anheben. Der Toilettensitz hatte dort, unterhalb der Sitzfläche, eine kleine Ausbuchtung. Man führte hier den Schwamm durch, säuberte sich und reinigte ihn in der Rinne, die vor den eigenen Füßen entlang lief. Eine solche Rinne gab es auch in der Latrine von Rottenburg. Sie wurde gespeist von dem Wasser, das aus einem Waschbecken überfloss. Das Waschbecken selbst war an eine hölzerne Frischwasserleitung angeschlossen. Wasserleitung und Kanalisation werden das Leben in Sumelokena sehr angenehm gemacht haben. Allerdings währte diese Zeit nicht lange. Um 200 nach Christus war der Stadtumbau beendet. Zur gleichen Zeit begannen die Provinzen unsicher zu werden. 33 Jahre später fielen die Germanen ein. Zwischen 240 und 260 nach Christus wurde der Limes aufgegeben. Ob es Sumelokena so lange überhaupt gegeben hat, darüber streiten sich die Forschenden. Die letzte Münze, die man in der Latrine gefunden hat, stammt aus dem Jahr 219 nach Christus.